Herzlich willkommen beim Nachgedacht Podcast. Die besten Hörspiele der Welt. Herzlich willkommen zum Nachgedacht-Podcast, die besten Hörspiele der Welt. An dieser Stelle an alle Hörer ein herzliches Willkommen auf dem Blog. Und es gibt immer ein erstes Mal auch für mich hier zum Podcasten. Habe ich noch nie gemacht. Habe mir hier so ein ganz billiges Mikro besorgt und habe jetzt vor, euch in Zukunft immer mal wieder so in unregelmäßigen Abständen mit den neuesten beziehungsweise mit den besten Hörspielen meiner Meinung nach zu versorgen. Und da stellt sich natürlich dem einen oder anderen heute erstmal die Frage, warum eigentlich ein Hörspiel-Podcast? Das gibt's doch schon wie Sand am Meer. Punkt 2, warum will der uns jetzt Hörspiele rezensieren bzw. vorstellen, hat der nichts anderes zu tun? Ja. Punkt 3. Glaube ich schon, dass ich so ein bisschen so das Hobby, was ich seit 7-8 Jahren habe, dass ich das schon in der Lage bin, so ein bisschen den Hörspielmarkt zu sondieren. Und ich möchte halt mit einem, das ist mir ganz wichtig, mit einem Klischee aufräumen, dass Hörspiele alle so sind wie Benjamin Blümchen, Biene Maja oder die drei Fragezeichen. Nämlich ratzefatz produziert und was für Kinder. Das muss nämlich nicht sein. Also das haben wir dann ja auch nochmal das Thema jetzt irgendwann in den nächsten Wochen. Das ist halt, was ist der Unterschied zwischen Erwachsenen-Hörspielen und diesen Kinderhörspielen? Was zeichnet eigentlich ein ganz modernes Hörspiel produziert im Jahre 2013 eigentlich aus? Ist es eigentlich das Geld wert, was ich da reinstecke, und wofür eignet es sich eigentlich? Also das ist etwas, worüber ich mich viel Gedanken gemacht habe, und das werden wir sehen. Tja, und genauso wie hier dieser Podcast noch in den Kinderschuhen steckt natürlich auch die ganze Podcast-Produktion noch in den Kinderschuhen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich sicherlich noch das ein oder andere ausprobieren werde im Podcast, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie ich das inhaltlich richtig gut füllen kann, als auch produktionstechnisch halt so ein bisschen aufpimpen kann, so ein bisschen Nachbearbeitung der Stimmen und so weiter, vielleicht die ein oder andere Musik einfügen. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht in der fertigen Podcast-Folge auch eine dezente Musikuntermalung findet, die jetzt nichts mit meiner eigenen Musik zu tun hat. Das ist dann so Creative Commons Musik, also GEMA-freie Musik, die dann auch für kommerzielle oder nicht kommerzielle Weiterverwertung gedacht ist. Also da keine Sorge. Worum soll es heute gehen? Ich habe mir überlegt, eigentlich heute mal ein Hörspiel vorzustellen, was eigentlich kein eigenständiges Hörspiel ist, sondern eine Hörspielserie. Und bei dieser Hörspielserie handelt es sich um Goldagen Garden. Goldagen Garden ist offensichtlich ein skandinavisches Wort bzw. eine skandinavische Bezeichnung für ein Haus. Goldagen Garden ist ein Hörspiel, produziert von Marco Göllner. Wer ist Marco Göllner? Muss man den kennen? Ist es eigentlich wichtig, wer ein Hörspiel produziert hat? Beantworte ich gleich vorweg. Ja, heutzutage ist es wichtig, wer ein Hörspiel produziert. Es ist nämlich genauso wichtig, wie wer hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise wer hat welchen Film gedreht, wer hat Regie geführt, wer war Produzent und so weiter. Also an der Machart, an dem Namen des Produzenten kann man auch die Macher des Hörspiels erkennen. Und Marco Göllner ist niemand anderes als der Regisseur und Mitmacher von Dorian Hunter als auch von den relativ aktuellen John Sinclair Hörspielen. Also kein unbeschriebenes Blatt. Und Marco Göllner ist eigentlich ein, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, irgendwie gelernter Medienpädagoge, der sich auch ganz, ganz früh mit Produktionstechnik von Musik und so weiter und so fort und von Hörspielen und Hörbüchern beschäftigt hat. Und Marco Göllner hat sehr früh, auch schon im Jahre 2003, ein Einzelhörspiel, sehr amateurhaft, aber verdammt gut produziert, nämlich das Hörspiel Open the Door. Das wird, glaube ich, kaum jemand kennen. Der das kennt, für ein paar Euro gibt es das im iTunes Store, kann ich nur empfehlen. Und Marco Göllner hat hier mit Goldagen Garden eine Serie vorgelegt in insgesamt 9 Teilen, die es wirklich in sich hat. Goldagen Garden, worum geht's da eigentlich? Ja, und alles beginnt eigentlich auf einem idyllischen Kanuausflug auf einem skandinavischen bzw. einem schwedischen Fjord, den der Kunstsammler und Millionär Per Johansen mit seiner Frau unternimmt. Offensichtlich erleidet Per Johansen auf diesem Kanuausflug einen Herzinfarkt und geht über Bord. Niemand kann seine Leiche finden. Und die Nachricht von seinem Tode spricht sich relativ schnell rum. Wie es am Anfang scheint, durch Zufall treffen zeitgleich in Schweden 3 Kunstexperten ein, nämlich Mr. Hillman, Professor Geddes und Mr. Paulsen. Und die begeben sich nach der Nachricht des Todes von Johansen in die Kanzlei des Notars Pearson. Wie kommt es dazu? Offensichtlich sind diese 3 Personen aus Europa stammend eingeladen worden, relativ kurzfristig zu einer Testamentseröffnung, und sind offensichtlich auch als Erben eingesetzt für den verstorbenen und verschollenen Johansen. Und aus dieser Geschichte heraus, aus diesem Umstand heraus, entspinnt sich eigentlich eine relativ mysteriöse Geschichte, denn wie sich herausstellt, ist ziemlich schnell der Anwalt tot und das Testament unauffindbar. Und es ist am Anfang auch nicht wirklich klar, was sollen denn unsere 3 Spezialisten da eigentlich vererbt bekommen. Und offensichtlich braucht man zur Testamentsvollstreckung bzw. zum Geltendmachen der Ansprüche ganz offensichtlich auch eine 4. Person. Diese 4. Person taucht nicht auf. Im Gegenteil, es taucht jemand anders auf, der ganz und gar nicht davon überzeugt ist, dass die 3 Herren lebend ihr Erbe antreten sollen. Und so entsteht offensichtlich da ein Katz-und-Maus-Spiel und eine Jagd nach dem verlorenen Testament bzw. nach dem Inhalt des Testamentes und nach dem Erbe. Goldagen Garden ist ein, wie ich ja anfangs schon sagte, auf 9 Teile angelegter Thriller. Ursprünglich mal als Audio-CD erschienen, jetzt mittlerweile auch als Download, als legaler Download im iTunes Store, muss ich dazu sagen. Jede CD war ungefähr 45 Minuten lang und kostete seinerzeit 10 Euro. Also kommt man auf gut, wer rechnen kann, 89 Euro, völliger Scheiß, 81 Euro. Dankeschön, es ist etwas spät für die Rechnerei, ich bitte das nachzusehen. Und Goldagen Garden ist bei Zaubermond erschienen. Zaubermond ist auch der Verlag, der die Dorian Hunter Hörspiele mit produziert. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Gemeinsamkeiten mit Dorian Hunter, nämlich der Verlag und natürlich auch die Produktion und natürlich auch die namhafte Riege der Sprecher. Was macht Goldagen Garden eigentlich so besonders? Ist es die Story? Die Story ist ziemlich vertrackt. Sie spielt in Südschweden. Erinnert manchmal so ein bisschen an so einen ganz klassischen skandinavischen Thriller. Hat nichts mit Verblendung oder der Millennium-Trilogie zu tun, wie man vielleicht vermuten könnte. Ist aber ähnlich vertrackt aufgebaut. Und für mich persönlich ist eines an diesem Hörspiel ganz entscheidend, und das ist eigentlich so die Handschrift von Marco Göllner. Marco Göllner tritt gleichzeitig, und da kommen wir zum zweiten großen Punkt dieses Podcasts, nämlich tritt als Sprecher auf. Marco Göllner ist nicht in dieser Position als Regisseur und Autor von Goldhagen Garden tätig, sondern auch eben als Sprecher, als einer der Hauptpersonen, nämlich als der Kunstexperte Hillman, Mr. Hillman. Und Marco Göllner hat das ziemlich gut drauf mit dem Sprechen. Er hat eine relativ coole Stimme, die man gut hören kann, die glaubwürdig ist, die wirklich ja auch Spaß macht, ihm zuzuhören. Das hat man nicht bei vielen Sprechern, obwohl die Sprecher, die man so aus Funk und Fernsehen kennt, ob das Werbesprecher sind, ob das aber auch die gängigen Synchronsprecher sind, die findet man hier auch wieder bei Goldhagen Garden, obwohl es eine relativ kleine Geschichte ist, mit einem relativ begrenzten Setting, sage ich mal, treten da doch eine ganze Menge bekannter Stimmen auf, unter anderem auch die Synchronstimme von Orlando Bloom, also besser bekannt auch als Legolas. Naja, und der Sprecher hier ist halt auch niemand anderes als Philipp Moog, also wenn man die Stimme hört, weiß man auch, wer das ist. Ewan McGregor, hier der Bösewicht da in Illuminati. Also mit der Zeit kriegt man die Stimmen raus. Und es sind auch viele andere bekannte Sprecher, Thomas Schmuckert beispielsweise, also der ist derjenige, der den Dorian Hunter spricht. Udo Schenk, Jürgen Thormann, Gabriele Leithoff, wenn man das so möchte. Andreas Mannkopf spielt noch mit, Sven Plate, auch ziemlich bekannt. Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, also so ein bisschen drei Fragezeichen sind auch vertreten, wer es denn möchte. Also eine ganze Menge an bekannten Sprechern, die sind vertreten. Und das ist eigentlich schon mal ein Garant dafür, dass diese Produktion einfach auch verdammt professionell rüberkommt. Also die Sprecher sind zu jeder Zeit des wirklich stundenlangen Hörspiels, was wirklich über fast 6 oder 7 Stunden geht, also wirklich insgesamte Spielzeit, eigentlich durchweg hochklassig, und das kann man nicht anders sagen, und es macht wirklich unglaublichen Spaß, das zu hören. An dieser Stelle muss ich nochmal eben eingeben, so eine richtig geile Podcast-Sendung stelle ich mir manchmal auch vor mit Soundclips, dass ihr einfach auch wisst, wovon ich rede, oder dass ihr das auch nachvollziehen könnt, was der Heini da im Podcast jetzt eigentlich von sich gibt. Ist so mit dem Copyright immer ein bisschen schwierig. Irgendwie, es gab mal irgendwann eine Regelung, irgendwie, wenn man den Soundsample ganz weit runterschraubt, dass es eventuell erlaubt sein könnte. Habe ich mal vor vielen, vielen Jahren gehört. Ich lasse mich auf dieses Niveau gar nicht erst herab. Ich sage, ich mache es einfach nicht. Wenn ich vielleicht irgendwann mal eine Erlaubnis kriege, dann freue ich mich, aber momentan geht das halt nicht. Ne? Also da müsst ihr mit dem vorlieb nehmen, was ich euch erzähle. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Sprecher eine richtig, richtig gute Sache machen, ist natürlich auch die ganze Produktion top. Ne? Also wie ist Goldhagen Garden aufgebaut? Im Prinzip sind es eine ganze Menge Kapitel pro CD, beziehungsweise ich habe es jetzt über iTunes gehört, dementsprechend waren es 3 Teile mit, ich glaube, jeweils 30 bis 40 Tracks pro Teil. Und jeder Track war quasi so eine in sich abgeschlossene Situation. Und die wird im Prinzip immer begonnen mit einer Art Datums- und Uhrzeitsangabe eines Sprechers. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Erzähler, keinen klassischen Erzähler wie in den klassischen Hörspielserien, sondern das Hörspiel selber funktioniert eigentlich ausschließlich über Dialoge und über Situationen beispielsweise. Und da macht Goldhagen Garden eigentlich das auch genau richtig, was ich so an den modernen Hörspielen für Erwachsene so unglaublich schätze, nämlich es entsteht wenig Stille, sondern es ist eigentlich immer irgendwie lebhaft irgendwas los, selbst wenn es sehr ruhige Situationen gibt, sehr spannende Situationen gibt, ist man im Prinzip zu jeder Zeit aufmerksam im Geschehen drin. Das liegt zuletzt, glaube ich mal, auch nicht nur daran, dass man konzeptionell laut Macher sich auch Richtung Thriller und Mystery-Serien orientiert hat, was das Ganze anbelangt. Also die Macher sagen schon, Goldhagen Garden ist eigentlich ist nicht nur eigentlich, sondern ist auch sehr genau ein Originalhörspiel. und es gibt keine Film- oder Romanvorlagen dazu. Trotzdem hat man sich an bekannten Formaten aus dem Fernsehen orientiert, wie Lost und Prison Break und oder 24 auch, und man hat hier sicherlich auch gewisse Elemente übernommen, die Tempowechsel beispielsweise, Twists im Plot beispielsweise, oder auch Tempowechsel und alles Mögliche, sodass man hier auch etwas erlebt, was man, wenn man Serien schätzt, wenn man gerne Fernsehserien guckt, dann wird man hier bei Goldhagen Garden auch wirklich bei der Laune gehalten, bei Stange gehalten, und das ist schon ziemlich drauf angelegt, dass man auch dabei bleibt. So, die Handlung ist kurzweilig und logisch, aber niemals abgefahren oder irgendwie zu vertrackt, dass man nicht mehr folgen kann. Das ist auch irgendwie ganz wichtig, finde ich, weil wenn eine Handlung in sich in Tausende und Zehntausende Äste aufzweigt und man schließlich irgendwann völlig den Faden verliert, das ging mir so ein bisschen bei Lost mal so, dann hört es auch auf. So, wobei Prison Break beispielsweise ja auch irgendwie vier Staffeln hatte und dann den Final Break, den Abgang dann, war es auch ziemlich vertrackt, aber jede Staffel hatte so seine eigene Geschichte, und das war ziemlich gut. Und so ist das bei Goldhagen Garden auch, bei der iTunes-Aufteilung zumindest, während der erste Teil noch so ein bisschen so die Charaktere erklärt und das Zusammentreffen der drei Erben so ein bisschen darstellt und ihre Begegnung mit ihrem ominösen Gegenspieler. So ist der zweite Teil doch eher Richtung, was soll das Ganze, ne? Was ist denn das eigentlich, was wir da suchen? Und der dritte Teil geht dann deutlich eher auf die Auflösung auch dann zu und ist auch der kürzeste Teil irgendwie und trotzdem auch mit eigentlich der beste Teil, weil es da eigentlich auch richtig zur Sache geht. Ja, was hat mir besonders gut an Goldhagen Garden gefallen? Erstmal der Name. Das ist kein normaler Name. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Ich gebe mal einen kleinen Hinweis. Golden Age Garden. Es hat was mit dem Golden Age zu tun. Da muss man wissen, was das Golden Age ist. Ich gebe noch einen zweiten Tipp. Kunstmilieu. Wer dann zusammen Golden Age und Kunst googelt, der kriegt das raus. Was hat mir aber besonders gut gefallen, ist natürlich die Produktion. Die Produktion von Marco Göllner ist absolut, absolut professionell, absolut state of the art, absolut 2013-like. Aber jetzt muss ich eins mal eben sagen, Golden Age Garden oder Goldhagen Garden ist aus dem Jahre 2009. Es ist also kein neues Hörspiel, sondern es ist eigentlich schon ein relativ altes Hörspiel, will ich auch nicht sagen. Es ist ein aktuelles Hörspiel, von dem, was es aber geschafft hat, sich außerhalb meines Radarfeldes zu bewegen. Vielleicht lag das auch daran, dass ich mit anderen Serien, Edgar Allan Poe, Gabriel Burns oder Dorian Hunter beschäftigt war, ich weiß es nicht. Es hat schon 2-3 Jahre auf dem Buckel. Marco Göllner hat für dieses Hörspiel oder für diese Hörspielserie, für diese Kurzserie auch einen Orkanus, eine Auszeichnung bekommen, also eine Orkanus. Und die hat er im Jahre 2011 gekriegt. Und da hat er auch gesagt, das Hörspiel verkauft sich wie Scheiße. Was auch immer er damit gemeint hat, wahrscheinlich gar nicht. Also er hat schon auch angegeben, dass er ziemlich damit zu knabbern hatte, dass er einen Tag nach dem Erscheinen der letzten Folge von Goldhagen Garden die gesamte Serie eigentlich auf den hiesigen Downloadportalen wiedergefunden hat, und zwar gratis. Das ist natürlich bei so einem neuen Teiler alles andere als witzig, weil da natürlich auch eine Menge Geld drin steckt. Sprecher müssen bezahlt werden, Studio muss bezahlt werden, das kostet ja alles auch irgendwie eine müde Mark, und das ist dann natürlich schon ziemlich frustrierend. Und daher ist es umso erstaunlicher, dass eigentlich ein relativ unbekanntes Hörspiel, was gleichzeitig aber trotzdem, also ein relativ mir unbekanntes Hörspiel, was aber dann gleichzeitig trotzdem einen super guten Hörspielpreis abgesahnt hat, nämlich eine der höchsten Auszeichnungen in diesem ganzen Genre, dass dann dass dann so ein Hörspiel trotzdem so professionell über die Bühne gebracht wird, das ist echt schon klasse. Was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich professionell? Ich will darauf kurz eingehen. Es sind ganz klar die Geräusche, es ist ganz klar die Abmischung. Hier hat man keinesfalls irgendwie ein Amateurhörspiel. Ich kann ja jedem mal so ein Hörspielportal, müsst ihr mal googeln, Hörspielportal, da könnt ihr mal gucken, wie so selbstgemachte Hörspiele funktionieren, wie die sich so anhören. Da werdet ihr sagen, okay, 3 Fragezeichen waren Gold dagegen. Dieses Golden Garden ist ein absolut super Teil, ist absolut gut produziert, super Soundqualität, die Geräusche passen auf den Punkt, die Umgebungsdarstellung ist glaubhaft, das heißt, wenn da durch den Wald gerannt wird, dann glaube ich denen das, und dann laufen die nicht über eine Wiese oder bei helllichem Sonnenschein, sondern sie laufen in der Nacht durch den Wald, das ist absolut glaubhaft. Verfolgungsjagden durch Häuser, durch verlassene Gebäude, sind absolut glaubhaft spannend inszeniert. Und was auch wichtig ist, es gibt einfach keine billigen Effekte. Und wenn, dann merkt man es nicht so. Es passt einfach alles irgendwie. Und das ist, das macht, denke ich, auch eine gute professionelle Produktion dann irgendwie aus. Also das ist, dass so Sachen einfach stimmen. Die richtigen Sprecher, die richtige Mischung, die richtige Soundwahl, die richtigen Umgebungssound, Field Recordings und so weiter. Das ist einfach super. Also ich gebe mal so ein kleines Beispiel, was mir eigentlich nach so vielen Jahren Hörspielen eigentlich dann auch auffällt, ist einfach, wenn es Situationen gibt, wo der Sound von Schritten eingespielt wird oder das Umherlaufen oder das Knatschen von Ledersitzen, wenn die Leute beim Gespräch auf den Hockern oder in den Sesseln sitzen, ob das wirklich echt rüberkommt, ja? Also für mich ist das wichtig, da bin ich echt schon ein kleiner Autist, muss ich wirklich sagen. Also wenn das nicht passt, also wenn die da ein wichtiges Gespräch führen und ich höre da kein Knarzen von der Bewegung, also wenn ich ein wichtiges Gespräch führe, dann bewege ich mich auf dem Stuhl, ja, wenn ich das nicht knarzen höre, dann ist das für mich, dann stehen die da sonst wo, also können die auch irgendwo in einem dunklen Raum stehen oder auf weiter Flur, ist ja völliger Quatsch. Nee, also das kriegt das Team von Zaubermund Audio schon echt gut hin, ja, für mich ganz klar eine absolute Empfehlung für euch alle da draußen, das Geld zu investieren. Euch 30 Euro sind das, glaube ich, insgesamt oder 27 Euro oder 28 mal eben in der Hand zu nehmen. Und für 3 Teile Golden Garden bei iTunes euch eine super gute Unterhaltung reinzutun. Jetzt ist natürlich die Sache, wann hört ihr Hörspiele? Hört ihr überhaupt Hörspiele? Wann habe ich es gehört? Also ich höre super gerne Hörspiele zum Einschlafen, beziehungsweise abends, wenn es dunkel ist. Gerade spannende Hörspiele brauche ich nicht morgens hören, wenn ich aufwache. Quatsch, da will ich was anderes machen. Alle zum Montag kommen, ist es auch, kann es auch geeignet sein. Aber echt so, also wenn man mal ein paar Minuten für sich hat oder für Zugfahrten oder was, oder wenn man lang unterwegs ist, Busfahrten, auf dem Weg zur Uni, auf dem Weg zur Arbeit, wenn man lange im Auto fährt oder solche Sachen, ist das perfekt. Gerade auch auf dem Weg nach Hause eigentlich super, wenn man so ein bisschen abgespannt ist, wenn man seine Konzentration drauf auf das Hörspiel lenken kann, dann sind solche Hörspiele eigentlich genau das Richtige, finde ich. Und auch hier macht es dann eine Menge aus, ist es gut gemacht, ja oder nein. Und ich kann mich dann gut in diese Welt von Golden Garden reinversetzen, reinfallen lassen auch, und die erstklassige Produktion macht es dann einem auch leicht, dass man das dann miterleben kann oder mitmachen kann. Die Machart noch, großer Unterschied zu 3 Fragezeichen aus den 90ern, ist schlicht und ergreifend ja das Sounddesign, was man sicherlich mal gehört haben muss, und ist eigentlich eine perfekte Einladung aus 2 Gründen, sich dieses Hörspiel anzutun. Denn einerseits Hörspiele jenseits von 2010, so nach dem Motto. Was heißt das eigentlich heute? Klingen alle Hörspiele wie die 3 Fragezeichen? Oder TKKG oder was? Oder gibt es auch was erwachsen klingt, was eigentlich richtig gut ist? Erwachsenenhörspiel heißt nicht automatisch, ich habe hier 50 Shades of Grey vertont und hier wird rumgestöhnt und so weiter. Ich habe auch noch ganz andere Hörspiele im Regal, die sind richtig scheiße, weil da Leute meinen, sie könnten Sexszenen nachstellen. Aber richtig professionell gemachte Sachen, die rocken einfach richtig geil. Und Golden Garden ist eins davon. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist und 1 das Schlechteste, würde ich Golden Garden eine 8 bis 9 geben. Ist schon echt gut gemacht. Ja. Ja, an dieser Stelle komme ich auch so langsam zum Ende der ersten und aktuellen Podcast-Folge von Nachgedacht Podcast, die besten Hörspiele der Welt. Wie ich ja eingangs schon sagte, wird es in unregelmäßigen Abständen neue Folgen geben, auch mit verschiedenen Hörspielen. Ich habe hier ein paar rumliegen, die ich super gerne vorstellen würde, die ich auch persönlich als absolut vorstellungswürdig empfinde. Also das heißt, die sind meiner Empfindung nach so dermaßen untergetaucht, dass sie eigentlich, leider würden sie dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher laufen. Ich habe hier, wie gesagt, ein paar Hörspiele rumliegen. Das ist unter anderem natürlich meine Lieblingsserie Gabriel Burns, der ich mich auch in einer der nächsten Folgen irgendwann mal widmen werde, als auch Edgar Allan Poe von Bastei Lübbe, beziehungsweise Lübbe Audio. Nicht irgendeine Serie, sondern schon die Lübbe-Serie, die, glaube ich, bis 2011 lief oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich nochmal gucken. Was habe ich noch hier? Dorian Hunter. Dorian Hunter werde ich nochmal besprechen. Da gibt es ja auch was zu erzählen zum Thema Marco Göllner. Der wird da ja aufhören nach Folge 24. Leider. Haben wir erst vor ein paar Wochen erfahren. Vier heißt wir geneigten Fans. Und ja, dann würde ich sagen, also was mir noch ganz wichtig ist, falls ihr Anregungen habt zum Podcast, falls ihr Kritik, Lob oder Wünsche habt, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare beim Blog. Und falls ihr Wünsche habt zu Hörspielen, die ich vielleicht mal vorstellen soll oder die ich mir mal reintun soll, um die dann mal zu bewerten und mal zu gucken, irgendwie ist das denn irgendwie State of the Art oder ist das irgendwie super? Ja gut, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber ne? Falls ihr sagt irgendwie, ich habe hier ein super Hörspiel, das finde ich total klasse, das musst du mal vorstellen, dann einfach her damit. In die Kommentare schreiben oder per E-Mail an mich. Müsstet ihr auch im Blog finden, irgendwo die E-Mail-Adresse. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei und wünsche euch allerseits einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr mich gehört habt. Bis dann, ciao!